Paul Tempel und der Fall Konrad von Francis Durbridge. Auf meiner ist 12, kann das stimmen? Auf meiner ist 20 nach. Tatsächlich so spät schon. War eigentlich ein netter Abend, was? So viel habe ich seit Jahren nicht mehr getanzt. Ja, ich spüre es noch. War es wirklich so schlimm? Mein Schatz, mit diesen neumodischen Tänzen stehst du nicht gerade auf bestem Fuße. Mhm. Nach einem Wohltätigkeitsball hätte ich ein bisschen mehr Wohlwollen von dir erwartet. Fährst du den Wagen nicht gleich in die Garage, Paul? Ach, was soll Charlie machen? Der schläft doch längst. Aber der hat doch Ausgang heute. Wahrscheinlich war er wieder auf seiner Rock'n'Roll-Tour wie jede Woche. Du, das bringt mich auf eine Idee. Ja? Wie wär's, wenn du dir von Charlie ein paar Tanzstunden geben ließest? Na, so das fehlt noch gerade. Nanu, schon zu Hause, Charlie? Guten Abend. War wohl nichts heute, was? Nein. Ein richtiger Reinfall. Nur alte Tänze heute. Walzer und Foxtrott. Wir sind schon kurz nach 9 wieder weg. Das ist aber Pech, Charlie. Das wäre ein Abend für uns gewesen, was, Paul? Hör bloß auf. Hat jemand angerufen? Ja, gerade eben. Ein Herr wollte Sie sprechen. Aber die Verbindung war so schlecht, ich konnte nicht rausbringen, was er wollte. Haben Sie seinen Namen wenigstens verstanden? Nein, nur, dass er von Frankreich aus telefoniert und später nochmal anrufen will. Von wo in Frankreich? Keine Ahnung, Mrs. Temple. Hat er nicht Englisch gesprochen? Doch, es klang wie Englisch. Oh, sagen Sie, Charlie, warum haben Sie denn das Licht im Wohnzimmer brennen lassen? Ach ja, Mrs. Temple, da warten zwei Herren schon über eine Stunde. Ach du liebe Zeit, wer denn? Sir Graham Forbes und ein ausländischer Herr. Ich habe Ihnen einen Whisky-Soda gebracht, das war doch recht, Sir. Ja, ja, natürlich. Komm, Steve, gehen wir mal rüber. Sie dürfen auch nicht vergessen, Ullersberg, dass diese Dinge hier anders gehandhabt werden als bei Ihnen in Bayern. Ja, ja. Zunächst ist der Fall. Guten Abend, Sir Graham. Ah, da sind Sie ja, Temple. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Ja, guten Abend, Steve. Das ist nett, euch mal wiederzusehen. Guten Abend, Sir Graham. Oder ist es schon guten Morgen? Ja, weil wir gewusst hätten, dass Sie kommen, wären wir zu Hause geblieben. Wir haben das Tanzbein geschwungen miteinander. Beziehungsweise gegeneinander. Pardon, darf ich Herrn Ullersberg vorstellen von der Münchner Kriminalpolizei, Mr. und Mrs. Temple. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mrs. Temple. Mr. Temple. Sind Sie auf Urlaub hier, Herr Ullersberg? Na, das möchte ich nicht gerade sagen, Mrs. Temple. Ich habe Herrn Ullersberg heute Abend vom Flugplatz abgeholt und nach London gebracht. Sein Besuch hier ist inoffiziell, der Presse gegenüber jedenfalls. Wir sind nämlich in München zurzeit gerade mit einem sehr dringenden Fall beschäftigt, für den ich von Sir Graham Unterstützung erbitten muss. Aha. Na, ich weiß, dass Sie mitten in Ihrem neuen Roman stecken, Temple, aber ich dachte, wir könnten Sie doch vielleicht überreden. Wie immer, Sir Graham. Ja. Der Fall betrifft ein bekanntes Pensionat in Oberbayern bei Garmisch-Partenkirchen. Ein Pensionat? Ja. Doch nicht Unterwies? Doch, ja, ganz richtig. Kennen Sie Unterwies, Mrs. Temple? Ja, eine meiner besten Freundinnen war dort und ist hinausgeflogen. So? Damals war es sehr streng dort. Ja, ich glaube, es ist jetzt auch noch sehr streng. Deshalb ist die ganze Sache ja so besonders merkwürdig. Die jungen Damen sind dort nämlich unter sorgfältigster Aufsicht und trotzdem ist eine davon verschwunden. Verschwunden? Unterwies ist eines der exklusivsten Mädchenpensionate Europas. Ja, sehr richtig. Es gehört einer Engländerin, einer Witwe, Mrs. Elizabeth Weldon. Sie leitet die Schule selbst. Ja, Mrs. Weldon hat das Pensionat vor etwa 10 Jahren dort eröffnet. Die Mädchen kommen aus ganz Europa, ja sogar aus Amerika. Aha. Und in welchem Alter sind die Mädchen? Nur so zwischen 16 und 19. Und das verschwundene Mädchen, wie alt ist die? War 18 Jahre alt. Eine Engländerin. Deshalb ist ja Ullersberg hier. Ja, sie heißt Betty Conrad und ist die Tochter eines Londoner Neurologen. Ach, ist das nicht der Mann, der neulich im Fernsehen war, Paul? Ja, ja, ist möglich. Die Umstände sind recht ungewöhnlich. Das Mädchen scheint spurlos verschwunden zu sein. Wir haben inzwischen zwar alle erdenklichen Nachforschungen angestellt, aber wir tappen bisher immer noch völlig im Dunkeln. Und was haben Sie sonst noch festgestellt? Einiges, Mr. Temple. Wir haben herausgebracht, dass Betty Conrad mit einem jungen Engländer namens Dennis Harper befreundet war. Mhm. Er ist bei der Anglo Continental Bank in München beschäftigt. Dennis Harper? Ja. Nach dem Verschwinden des jungen Mädchens war auch dieser Harper nicht aufzufinden und wir dachten zuerst, sie wären vielleicht zusammen durchgebrannt. Ja, ja. Aber ein paar Tage später war er dann wieder da. Er war mit dem Auto aus Österreich zurückgekommen. Er wusste überhaupt nicht, dass Betty verschwunden war. Im Gegenteil, er schien ehrlich bestürzt über die Nachricht. Und diese Pensionsinhaberin, diese Mrs. Welden. Ja, Welden. Wie hat die reagiert? War natürlich auch sehr entsetzt darüber, über die ganze Angelegenheit. Sowas ist in Unterwies noch nie vorgekommen. Sie hat mir erklärt, dass sie zwar ihren Schülerinnen gewisse Freiheiten lässt, aber immer alle unter sorgfältiger Überwachung hält. Haben Sie sonst noch jemand verhört? Außer Mrs. Welden und diesem Bankbeamten? Harper, ja. Ja? Nachdem das Ganze schon über eine Woche her ist, haben wir natürlich in der Zwischenzeit uns mit sehr vielen Leuten schon in Verbindung gesetzt. Unter anderem auch mit einem englischen Schriftsteller namens Elliot Franz. Das ist der Freund einer gewissen Gräfin Decker und ist dort oft zu Besuch. Naja, und was ist das für eine Dame? Die Gräfin Decker hat ein Gut ganz in der Nähe von Unterwies. Manchmal, wenn Franz dort ist, lädt sie Mrs. Welden und einige junge Damen aus dem Pensionat zum Tee ein oder sie veranstaltet auch Hauskonzerte und literarische Abende und dergleichen. Von Elliot Franz habe ich immer was gelesen, ein Roman. Wieso ist der in die Sache verwickelt? Ja, das ist folgendermaßen. Betty Conrad hatte ein Zimmer zusammen mit einem amerikanischen Mädchen. June Jackson heißt die. Und an dem betreffenden Tag hat sie June gesagt, sie ginge nach Schreidenstein. Schreidenstein ist das Gute, Gräfin Decker. Ja. Betty sagte, sie sei dort eingeladen zum Tee mit Elliot Franz. Sie schien auch sehr begeistert darüber zu sein. War sie auch dort in Schreidenstein? Ja, sie hat jedenfalls den Postomnibus genommen, der an der Schule vorbeifährt und ist bei der Auffahrt zum Gut wieder ausgestiegen. Aber seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden. Und was hatte Mr. Franz zu all dem zu sagen? Ja, Mrs. Temple, das ist etwas eigenartig. Er sagte, er hätte das Mädchen kaum gekannt und hätte sie bestimmt auch nie eingeladen, sagte er. Ach, vielleicht ging die Einladung von der Gräfin aus. Nein, auch die Gräfin hat erklärt, sie hätte sich nie mit Betty Conrad in Verbindung gesetzt. Und hat Betty die Einladung erwähnt, den anderen Mädchen gegenüber? Nein, sie hat nur zu June Jackson darüber gesprochen. Auch zu Mrs. Welden hat sie nichts darüber gesagt? Nein, gar nichts. Aber hätte sie denn nicht jemand von der Schulleitung mitteilen müssen, dass sie ausgeht? Natürlich hätte sie das tun müssen, aber sie hat es nicht getan. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden, seit sie aus dem Bus stieg. Und die Eltern, die haben Sie schon benachrichtigt? Doch, die Mutter, oder genau genommen Ihre Stiefmutter. Aber sie macht sich anscheinend nicht viel daraus, aber der Vater macht sich große Sorgen. Am aufgeregtesten ist wohl Mrs. Welden, nehme ich an, Sir Graham. Sie hat nämlich panische Angst, dass die Sache in die Zeitungen kommt. Und ich habe ihr auch schon erklärt, dass wir es auf die Dauer der Presse nicht vorenthalten können. Sie fürchtet wohl die Reaktion der anderen Eltern? Ja, natürlich. Naja, möglicherweise gibt es ja für die ganze Sache eine ganz harmlose Erklärung, ne? Tja, möglicherweise schon, aber was für eine, Mr. Temple? Tja, darüber kann man ja nichts sagen, ohne mit den verschiedenen Leuten mal gesprochen zu haben. Genau das wollen wir Ihnen ja eigentlich vorschlagen. Ich kann doch nicht so Knall und Fall nach Garmisch abbrausen. Warum eigentlich nicht? Du sagst immer, Bayern gefällt dir so gut. Ach, sieh mal an. Du möchtest wohl gern mal nach Bayern fahren, was? Ja, Spaß machen wird mir das schon, das Pensionat zu sehen, das es gewagt hat, meine Freundin vor die Tür zu senden. Also das wäre das erste Mal, dass du freiwillig mit einem meiner Kriminalfälle was zu tun haben willst. Das überrascht mich. Also, was ist Tempel? Ja, Sir Graham, ich werde es mir mal überschlafen. Rufen Sie mich doch an, morgen früh. Gut. Heute früh, mein Schatz. 1 Uhr schon, du lieber Gott. Vergiss nicht, die Haustür abzuschließen, Paul. Das hat Charlie, glaube ich, schon gemacht. Sag mal, Steve? Ja? Möchtest du wirklich, dass ich mich mit diesem Fall befasse? Nein. Aber du hast doch eben gesagt. Ja, weil ich weiß, was passiert, wenn du es nicht tust. Du fängst dein neues Buch an und dann sehe ich dich überhaupt nicht mehr, wochenlang. Ja, ich weiß nicht, was dieser Fall, der reizt mich nicht besonders. Eigentlich ist doch nichts Faszinierendes an der Sache bis jetzt, ne? Ja. Verzeihung, Sir, Mr. Uller. Ach, Mr. Ullersberg, kommen Sie rein. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Mr. Temple. Bitte kommen Sie rein. Haben Sie was vergessen? Ja, ich habe meine Aktentasche hier stehen gelassen. Ich glaube, ich hatte sie neben das Sofa gestellt. Oh ja, dort ist sie. Ah ja, ich hole sie Ihnen. So. Bitte sehr. Oh, vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen. Gute Nacht, Mrs. Temple. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Ullersberg. Gute Nacht. Übrigens, ich habe vorhin eine Kleinigkeit zu erwähnen vergessen. Ja? Ich glaube zwar nicht, dass es wichtig ist, aber beim Durchsuchen von Betty Conrads Zimmer im Pensionat, da haben meine Leute unter ihren Sachen ein kleines Holzstäbchen gefunden. Ein Stäbchen? Ja, so ein Cocktailstäbchen, wie man es beim Cocktail bekommt für die Zitronenschale, für die Kirsche. So ein kleiner Spieß, wissen Sie. Mhm. Ja, und? Und dieses Stäbchen war etwas ungewöhnlich, weil es nämlich an einem Ende mit einem Hundekopf verziert war. Mhm. Sie kennen diese Dinge ja, die gibt es ja in allen möglichen Ausführungen. Ja, ja, ja. Mit Wappen oder Hähnen oder irgend sowas. Ja, ja, ich kenne sowas. Ja. Ich habe es nicht für wichtig gehalten, ich tue es auch jetzt noch nicht. Aber merkwürdigerweise habe ich ein paar Tage später, als ich mit meiner Frau eine Spazierfahrt aufs Land gemacht habe und wir da zufällig in Oberammergau bei einem Hotel abgestiegen sind und in der Bar etwas getrunken haben, da habe ich dieselben Cocktailstäbchen wiedergefunden. Sie müssen wissen, Oberammergau liegt etwa 20 Kilometer von diesem Pensionat entfernt. Ja, das ist dieser Festspielort. Mhm, Man hat mir in der Bar versichert, dass diese Stäbchen für den Betrieb speziell angefertigt werden. Der Besitzer war sogar sehr stolz darauf. Und haben Sie ihn gefragt, ob er die Betty Conrad kennt? Ja, ich habe ihm eine Fotografie von ihr gezeigt. Aber weder er noch der Barmixer haben sie erkannt. Ich habe daraufhin Mrs. Weldon angerufen und sie nach den Pensionatsvorschriften gefragt. Und sie hat mir erklärt, dass die Mädchen sich eigentlich nicht weiter als etwa 7 Kilometer von der Schule entfernen dürfen. Mhm. Es sei denn, sie wären in Begleitung ihrer Eltern. Wie kommt sie dann zu dem Cocktailstäbchen? Und vielleicht hat sie jemand mitgebracht, ne? Ja, das wäre eine Möglichkeit, natürlich. Tja, das könnte sein. Tja. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt lang genug aufgehalten. Gute Nacht, Mrs. Temple. Gute Nacht. Warten Sie, ich bringe Sie hinaus. Ja. Du sollst wirklich mal mit Charlie reden, Steve. Jeden Morgen ist der Toast verbrannt. Er sagt, der neue Toaströster, den du gekauft hast, ist dran schuld. Ah. Er tut's nicht richtig. Ich werde ihm gleich mal was richtig tun. Bist du schlechter Laune heute Morgen? Ist noch Kaffee da? Ja, hier, bitte. Paul? Mhm? Jetzt hast du drüber geschlafen. Worüber? Du weißt genau, wovon ich rede. Fahren wir nur nach Deutschland oder nicht? Nein, nein, Liebe, das kommt gar nicht in Frage. Ich muss schreiben. Ich muss den neuen Roman fertig machen Ende nächsten Monat. Warum geht der nicht ans Telefon? Charlie! Er ist ja schon dran, Liebling. Wahrscheinlich, weil es für ihn selber ist. Was ist denn in dich gefahren heute früh? Ja? Mr. Temple, der Herr von gestern Abend ist wieder am Apparat. Ja? Ich hatte es aber falsch verstanden. Er hat nicht von Frankreich aus angerufen. Er heißt Franz oder Franz. Ach so. Elliot Franz. Ja gut, Charlie, ich geh schon ran. Du kannst mal mithören am anderen Apparat. Gut. Ach, decken Sie doch inzwischen ab, Charlie, bitte, ja? Jawohl, Mrs. Temple. Paul Temple? Guten Morgen, Mr. Temple. Mein Name ist Elliot Franz. Ah, Mr. Franz. Ja, ich habe schon gestern Abend versucht, Sie zu erreichen, aber leider waren Sie aus. Ja, ja, man hat es mir ausgerichtet, Mr. Franz. Aber ich konnte nicht zurückrufen, weil Sie Ihre Nummer nicht hinterlassen hatten. Ach ja, richtig. Nun, ich bin nur für ein paar Tage in England und... Ja, was kann ich für Sie tun? Mir liege sehr daran, Sie zu sprechen, Mr. Temple. Wenn Sie mir ein paar Minuten opfern könnten? Ja, ja, natürlich. Es wäre mir ein Vergnügen, den Autor von Morgen ist der Tag einmal persönlich kennenzulernen. Ja, es ist sehr freundlich. Ja. Um was handelt sich's denn? Es handelt sich um Betty Conrad. Sie wissen Bescheid, ja? Nicht sehr viel. Herr Ullersberg war gestern Abend noch bei Ihnen, nicht wahr? Ja, Mr. Franz, Sie können jederzeit zu mir kommen. Ich bin heute Vormittag zu Hause. Ja, das kann ich leider nicht. Na, was schlagen Sie denn vor? Ja, ich wohne nicht in der Stadt und habe auch keinen Wagen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Kennen Sie Pointers? Pointers? Ja, das ist doch dieses Hotel in der Nähe von Maidenhead. Ja, ganz richtig. Könnten Sie es einrichten, mit mir dort zum Mittag zu essen? Heute? Ja. Ja, wenn es Ihnen passt, ein bisschen später zu essen, sagen wir 13:30. Ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Temple. Schön. Hätten Sie was dagegen, wenn ich meine Frau mitbringe? Oh, nein, nicht im geringsten. Gegenteil. Na gut, also dann 14:30. Fein. Auf Wiedersehen, Mr. Temple. Auf Wiedersehen. Du bist wirklich komisch, Paul. Erst willst du nichts mit dem Fall zu tun haben und jetzt rasen wir schon nach Maidenhead. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit dem Fall nichts zu tun habe. Ich habe lediglich gesagt, dass ich viel Arbeit habe. Überhaupt, du musst doch zugeben, die Sache klingt ja jetzt viel interessanter. Nachdem Elliot Franz angerufen hat, meinst du? Ja. Übrigens, viele Romane schreibt er eigentlich nicht, oder? Nein, aber Wasserscheib kaufen die Leute wie verrückt. Beinahe auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie was von ihm gelesen. Ich dachte immer, seine Romane wären ein bisschen überkandidelt. Aber viel gelesen werden sie doch. Obwohl ihm das wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Man sagt, er hat ein ziemliches Privatvermögen. Wirklich? Mhm. Jedenfalls wird es sicher interessant heute Mittag. Aber peinlich, du, wenn er mich fragt, ob ich seine Bücher kenne. Ach, Paul, könntest du mir nicht schnell erzählen, was ungefähr passiert in dem Buch, das du am Telefon erwähnt hast? Wie heißt es? Morgen ist der Tag? Mhm. Falls du dich daran erinnerst, meine ich. Natürlich erinnere ich mich. Ich erinnere mich sehr gut. Morgen ist der Tag, ist nämlich der Titel meines nächsten Buches. Deines nächsten Buches? Ja. Ja, aber warum hast du ihn dann Eliot Franz gegenüber erwähnt? Weil ich rauskriegen wollte, ob der Herr am Telefon wirklich Eliot Franz war. Und er war es gar nicht? Nein, er war es nicht. Du hast ganz recht, Steve. Ich glaube auch. Es wird sicher sehr interessant heute Mittag. Herr Ober? Ja, bitte. Hat vielleicht Mr. Franz einen Tisch reservieren lassen? Mr. und Mrs. Temple? Ja. Mr. Franz hat gerade sagen lassen, dass er in ein paar Minuten herunterkommt. Ach, wohnt Mr. Franz hier im Hotel? Ja, Sir. Er ist schon ein paar Tage hier. Ich soll die Cocktails auf der Terrasse servieren, Mr. Temple. Mhm. Darf ich Sie hinausführen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ach, wie schön. Ich verstehe gar nicht, dass hier auf der Terrasse kein Mensch sitzt. Ja, verstehe ich auch nicht. Ist wirklich hübsch hier. Dieser Blick auf die Themse. Mhm. Wie ausgetrunken, Liebling. Nein, es schmeckt mir nicht besonders. Zu viel Gin, was? Mhm. Paul? Hm? Hast du dir das Cocktailstäbchen mal angesehen? Ja. So hat's doch Ullersberg beschrieben, nicht wahr? Ja. Herr Ober. Ja, bitte, Sir. Mr. Franz lässt aber auf sich warten. Wir sind schon 20 Minuten hier. Ja, tut mir leid, Sir. Er muss aufgehalten worden sein. Würden Sie uns ein paar Oliven bringen? Gewiss, Sir, sofort. Und, Bitte? Übrigens, diese Cocktailstäbchen. Sehr originell, nicht wahr? Wie lange haben Sie die schon? Gar nicht lange, Sir. Mr. Franz sagte, es würde Sie amüsieren. Wieso? Die stammen von Mr. Franz? Gewiss, Madam. Er bestand darauf, dass ich sie für Ihre Cocktails benutze. Ich hatte das Gefühl, das sei ein Scherz, den Sie schon kennen. Ja, ja, natürlich. Ein alter Scherz. Ja, danke. Bitte. Und vergessen Sie die Oliven nicht. Sofort, Sir. Komische Scherze macht unser Gastgeber. Ja. Ganz nett gemacht, dieses Stäbchen. Dieses Hundeköpfchen. Hübsch geschnitzt. Mhm. Wo hast du eigentlich deine Gedanken? Weißt du was, Steve? Ich habe das Gefühl, es geht hier nicht nur um das Verschwinden dieser Betty Conrad. Ich glaube, dass Ullersberg sich mit Sir Graham Forbes in Verbindung gesetzt hat, weil er genau wusste... Entschuldigen Sie, Sir. Mr. Franz hat hier einen Brief für Sie heruntergeschickt. Ja, danke. Schon gut, danke, Ober. Bitte sehr. Was schreibt er denn? Ich bedauere außerordentlich, dass ich unsere Verabredung nicht einhalten konnte, aber ich... Ich bin dringend zu einem Freund nach Datchet gerufen worden. Ich bestehe aber darauf, dass ich nicht wieder abfahren, ohne hier zu essen und habe dementsprechende Anweisungen hinterlassen. Vielleicht können Sie auf Ihrem Rückweg am Haus meines Freundes vorbeikommen. Die Adresse ist Bankside Cottage, Faraday Lane, Datchet, Eliot Franz. PS, meinen Scherz mit dem Cocktailstäbchen erkläre ich Ihnen dann, wenn wir uns treffen. Tja. Was hältst du davon, Steve? Ich weiß nicht. Tja. Und was machen wir jetzt, Mr. Temple? Da gibt's nur eins. Und das wäre? Mittagessen, Liebling. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo Bankside Cottage ist? Faraday Lane. Meinen Sie Dr. Conrad? Ja? Dr. Conrad? Ah ja, der bekannte Doktor aus London. Der kommt aber immer nur übers Wochenende. Ja? Das muss Betty Conrads Vater sein, du. Ja, scheinbar. Wo ist denn das? Ah, da fahren Sie geradeaus weiter bis zur nächsten Kreuzung und dann links ab. Die zweite Straße rechts, das ist dann die Faraday Lane. Das Haus steht ganz am Ende, ja? Hinter der Brücke. Ja, danke. Danke. Erste links, zweite rechts. Aber merkwürdig. Was kann denn der Mann, der sich Elliot Franz nennt, mit Dr. Konrad zu tun haben? Vielleicht ist er ein Patient von ihm. Wenn er ein Patient wäre... Ah, da ist es, da ist es. Schau. Ah ja, das ist aber gar kein Cottage, das ist doch ein echtes Haus. Na, da lies mal am Gartentor, da steht doch Bankside Cottage. Ja, stimmt. Das ist es. Ziemlich verwahrlost hier alles, was? Ewig nichts dran gemacht worden. Ist anscheinend niemand da. Klingel doch mal. Naja, wenn der Doktor nur fürs Wochenende kommt, dann... An dem Brief steht doch ausdrücklich, dass der Mann, der sich Elliot Franz nennt, dringend hierher gerufen worden ist. Rührt sich nichts. Bleib mal hier, ich geh mal hinten rum. Oh nein, bitte, bitte nicht allein lassen. Was ist denn, hast du Angst? Ja, ein bisschen. Warum denn? Ich weiß nicht. Na gut, komm mit. Vielleicht können wir jemand an der Hintertür raustrommeln. Das Haus ist leer, Paul. Ganz anscheinend mir auch so. Ich lasse mal die Tür raus. Offen. Gehen wir doch mal rein. Riesenküche. Ja, ziemlich verdreckt. Hier geht's zur Diele. Sehr gemütlich ist das hier aber nicht, du. Nee. Schau mal, Paul. Da vorne bei der Haustür liegt Post. Ja, schon gesehen. Rucksachen. Ach, hier ist eine Postkarte. Und Mrs. Ruth Conrad von ihrer Schneiderin offenbar, aber ohne Unterschrift und Absender. Ja? Sehr geehrte Kundin, Ihr Mantel, der blaue, wird bis Freitag, den 18. wie auch nachmittags fertig. Freitag, den 18.? Ja, nächsten Freitag. Ja, dann müsste Mrs. Conrad ab und zu hier sein, nicht wahr? Ja, eben. Ich werde mir das Haus mal gründlich ansehen. Warte du lieber im Auto, ja? Oh nein, ich komme mit dir. Damit sie nicht dauernd Gespenster, Schätzchen. Nur solange keine da sind. Fangen wir hier an. Das ist vermutlich das Wohnzimmer. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, sieht wirklich toll aus, das reinste Schlachtfeld. Bleib stehen. Was ist denn, Paul? Da liegt jemand, hinterm Sofa, rühr dich nicht. Rühr dich nicht, bleib wo du bist. Wer denn? Was denn, Paul? Ich weiß nicht wer. Tot? Ja. Ja, ist das vielleicht der Mann, der angerufen hat, Paul? Wirklich? Ja. Ja, der ist tot. Und da ist auch das Messer. Reichen Tag hinter sich, Tempel, das kann man sagen. Sagen Sie, hat die Polizei wirklich keine Ahnung, wer der tote Mann ist, Sir Graham? Nein, aber zwei Dinge stehen fest. Erstens, dass er nicht Elliot Franz ist und zweitens, dass es der Mann ist, der in Pointers Hotel wohnte und sich Franz genannt hat. Mhm. Aber woher er so viele Einzelheiten über unseren Fall wusste, das ist gänzlich unerfindlich. Na, es sei denn, dass Ullersberg mehr weiß als ich. Nein, leider, ich weiß auch nicht mehr. Haben Sie mit Dr. Konrad gesprochen, Sir Graham? Ja, ja, ich habe ihn sofort nach Ihrem Anruf besucht. Aber da kommen wir leider auch nicht weiter. Er wusste nichts von dem Mann und hatte keine Ahnung, wie er in das Haus gekommen war. Ja, der Mörder muss ja auch irgendwie reingekommen sein. Was können die nur gewollt haben? Was meinen Sie, Sir Graham? Keine Ahnung. Und Dr. Conrad konnte sich auch nichts vorstellen. Er hat mir gesagt, er kommt fast nie mehr hinaus und überlegt sich schon, ob er das Haus verkaufen soll. Seine Frau ist scheinbar nicht gern auf dem Land. Und Mrs. Conrad weiß auch nichts Näheres? Ja, anscheinend nicht. Sie war ja dabei, als ich den Mann beschrieb. Ja, ich habe übrigens diese Postkarte gefunden, Sir Graham. Ja? Die ist an Mrs. Conrad adressiert. Die lag auf dem Boden an der Eingangstür. Ach, darf ich mal sehen? Bitte. Blauer Mantel, Freitag den 18. Ja, warum gibt sie ihre Adresse auf dem Land an, wenn sie kaum dort ist? Ja, eben. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, dass Dr. Conrad mehr weiß, als er sagt, Sir Graham. Vielleicht. Nun, Mr. Temple, entschuldigen Sie, dass ich auf die Frage nochmal zurückkomme. Sind Sie jetzt zu einem Entschluss gekommen? Ja. Ich meine, interessiert Sie jetzt der Fall? Jetzt möchte ich sagen, ja, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ja? Ja, das freut mich, Mr. Temple. Könnten Sie dann vielleicht morgen schon mit mir nach München fliegen? Ja, ich glaube schon, das lässt sich machen. Schläfst du schon, Liebling? Nein. Was geht dir denn im Kopf um? Du. Ich? Ja, du. Du hast Ullersberg kein Wort von den Cocktailstäbchen gesagt. Von den Cocktailstäbchen? Ja, von den Cocktailstäbchen im Hotel Maidenhead vor dem Mittagessen. Ach, habe ich ihm nichts gesagt davon? Nein, du hast ihm nichts gesagt davon. Dann habe ich es wohl vergessen. Das musst du jemand anderem erzählen, Pa. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön, Liebling. Der Wagen läuft wirklich wunderbar. Wie viel musst du denn zahlen dafür pro Tag? Nur eine ganze Menge. Der olle Graham kriegt nachher die Rechnung. Der wird sich freuen. Schau mal, das muss unterwegs sein. Ja, gar nicht so übel, was? Ja. Na herrlich, so in der Landschaft. So großartig habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Paul, warum ist eigentlich Herr Ullersberg nicht mitgekommen? Ich habe ihn nicht aufgefordert. Ich dachte, Mrs. Weldon wird das wahrscheinlich weniger peinlich sein. Wenn sie erstmal mit uns alleine sich unterhält, sozusagen inoffiziell, ne? Nur aus dem Grund? Ja, Liebling. Genau aus dem Grund. Na. So, da sind wir. Zu sehen, Mr. Temple. Sehr freundlich. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie sich mit unserem kleinen Sturm im Wasserglas abgeben wollen. Na, hoffentlich ist es nur ein Sturm im Wasserglas, Mrs. Weldon. Ja, bitte, bitte nehmen Sie Platz, Mrs. Temple. Danke. Danke. Vielleicht dort? Ja. Dort am Fenster? Der Blick ist doch reizend. Ja, wunderbar, die Aussicht von Ihrem Haus, Mrs. Weldon. Ja, besonders um diese Jahreszeit. Ja, man kann gar nicht verstehen, dass jemand von hier weglaufen möchte. Ja, da haben Sie ganz recht. Das ist wirklich eine ganz dumme Geschichte. Sie haben immer noch nichts von Betty gehört, nehme ich an. Nein, kein Wort. Wenn die Kleine Gans nur anrufen oder schreiben würde. Was halten Sie von der ganzen Sache, Mrs. Weldon? Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass sie ihren Kopf verloren hat wegen irgendeines Mannes. In ihrem Alter ist man sehr leicht beeindruckt. Glauben Sie, dass sie sich vielleicht in Elliot Frenz verschossen hat? Wäre das möglich? Ja, ja, das wäre natürlich möglich. Jedenfalls scheint sie sehr begeistert gewesen zu sein, dass sie ihn zum Tee treffen sollte. Aber dass Mr. Friends etwas damit zu tun hat, wenn Sie das meinen, Mrs. Temple. Nein, also das ist vollkommen ausgeschlossen. So. Und Gräfin Decker? Nein, die ist über jeden Zweifel erhaben, Mr. Temple. Ich kenne die Gräfin schon seit vielen Jahren. Wir sind sehr befreundet. Sie hat meine Mädels fast von Anfang an regelmäßig eingeladen. Naja, ich hoffe, wir finden Miss Conrad. Aber Bis jetzt haben wir wirklich sehr wenig Anhaltspunkte. Naja, wohnen Sie in Garmisch oder ja, in München? Ja, in Garmisch, im Loisachhotel. Also. Wir sind heute Morgen mit dem Flugzeug aus London gekommen. Mr. Temple, Sie können sich darauf verlassen, dass wir hier alles tun werden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Haben Sie vielleicht sonst irgendwie besondere Wünsche? Ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich mich mit Betty Conrads Zimmergefährtin mal unterhalten könnte. Sie wohnte doch mit einer Amerikanerin zusammen. Ja. Joan Jackson, nicht wahr? Ja, ja, aber ich fürchte, aus ihr werden Sie im Augenblick nichts Vernünftiges herausbringen. So? Warum denn? Naja, sie liegt seit gestern Nachmittag im Bett, mit schwerem Kopfweh. Ich habe den Doktor kommen lassen. Aber irgendetwas Ernstliches hat er nicht feststellen können. Ach, vielleicht wäre es besser, wenn ich mit ihr sprechen würde. Ich wirke nicht ganz so einschüchternd wie mein Mann. Ja, Mrs. Temple, dagegen wäre natürlich nichts einzuwenden. Nur würde ich sagen, machen Sie es nicht zu lang. Das Kind ist scheinbar wirklich ziemlich mitgenommen. Der Stuhl hier ist leider nicht sehr bequem, Mrs. Temple. Entschuldigen Sie. Ja, ich sitze sehr gut, vielen Dank. Tut mir leid, dass Sie sich nicht wohlfühlen, Joan. Ach, das vergeht schon wieder. Aber wenn man Kopfweh hat, dann sollte man auch nicht lesen. Ich lese gar nicht richtig. Ich blättere nur so herum. Darf ich mal sehen? Bitte. Aha. Die dritte und vierte Generation von Elliot Franz. Das gehört Betty. Ich finde ihn nicht so hinreißend. Betty ist eigentlich ziemlich jung für Lektüre wie Elliot Franz, oder? Ich glaube nicht, dass sie mehr als die Hälfte davon versteht. Ich jedenfalls bestimmt nicht. Aber sie findet ihn herrlich. Als Mann, meine ich. Sie vertragen sich gut mit Betty, nicht wahr? Ja, wir wohnen schon seit 2 Jahren im selben Zimmer und haben uns so gut wie nie gestritten. Wenn das kein Rekord ist. Wie ist es, June? Machen Sie sich ernstlich Sorgen um Betty? Ehrlich gesagt, Mrs. Temple, es beunruhigt mich schrecklich. Zuerst habe ich gedacht, es wäre ein dummer Streich. Wieso? Tut sie sowas? Natürlich schon. Manchmal. Ja, aber dass sie von Elliot Franz zum Tee eingeladen war, das haben Sie doch geglaubt. Na, natürlich habe ich es ihr geglaubt. Sie hat sich so wahnsinnig darauf gefreut. Ich habe ihnen ja gesagt, sie ist direkt verknallt in diesen Mann. Ihr Gesicht hätten sie sehen sollen, als sie mir erzählt hat, sie hätte ihn persönlich am Telefon gesprochen und er hätte sie zum Tee eingeladen. Aber Mr. Franz weiß gar nichts von diesem Telefongespräch. Wie meinen Sie das? Ja. Er sagt, er hätte nicht mit ihr telefoniert. Irgendjemand muss es doch gewesen sein. Wenn nicht Mr. Franz, dann jemand, der sich für ihn ausgegeben hat. Tja. Halten Sie das für möglich, Mrs. Temple? Ja, durchaus. Der Mann am Telefon muss gewusst haben, dass sie für Franz schwärmt und eine Einladung zum Tee mit ihm annehmen würde. Er könnte sie irgendwo zu einer bestimmten Zeit abgefangen haben. Tja, ich halte das für möglich, June. Kennen Sie Mr. Franz? Na ja, doch. Wir kennen ihn doch alle hier. Glauben Sie, dass er Betty in ihrer Schwärmerei bestärkt hat? Nein, das glaube ich nicht. Hätte sie Ihnen das erzählt? Na ja, bestimmt. Das hätte sie nicht für sich behalten können. Sie hat sich immer stundenlang über ihre Verehrer ausgelassen. Sagen Sie mal, June, war Betty gern im Pensionat? Können Sie sich vorstellen, dass sie irgendeinen Grund hatte, davonzulaufen? Nein, im Gegenteil. Sie war hier viel lieber als zu Hause. Zumal es wirklich nicht sehr streng hier ist in Unterwies. Wir haben eigentlich viel Freiheit, wissen Sie? Tja, eine höchst merkwürdige Geschichte. Finde ich auch. Ich habe schon die ganze Zeit hin und her überlegt. Davon habe ich wahrscheinlich auch meinen Kopf weh. Aber wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, Mrs. Temple, bitte sagen Sie es mir. Ach, natürlich, June. Selbstverständlich und vielen Dank. Ach, Post oder so etwas ist wohl nicht für Betty gekommen, seit sie verschwunden ist. Nein, nichts. Nur eine Postkarte von einem Geschäft in Garmisch. Sie muss hier irgendwo herumliegen. Ach ja, dort, hinter der Vase da. Hinter der Vase? Hm? Ich will nachschauen. Ja, da, ich hab sie schon. Ich weiß gar nicht mehr, was steht denn eigentlich drauf? Sehr geehrte Kundin, Ihr Mantel, der blaue, wird Freitag, den 18. 4 Uhr nachmittags fertig. Ach ja, natürlich. Betty hat sich bei Brenner einen neuen Mantel machen lassen. Brenner? Ist das ein Geschäft in Garmisch? Mhm, das beste Modeatelier in Garmisch. Unverschämt teuer. Und lässt Betty viel dort machen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gräfin Decker hat sie dorthin empfohlen. Sie lässt auch dort arbeiten. Was, in Garmisch? Ja, ich dachte, Gräfin Decker sei ungewöhnlich vermögend. Na, das ist sie auch. Ja, dann sollte man doch annehmen, sie lässt ihre Kleider in Paris machen oder in Rom. Oder wenigstens in München. Ich kann Ihnen nur erzählen, was ich von Betty weiß, Mrs. Temple. Ach, June... Jetzt was ganz anderes. Würden Sie sagen, dass Betty das Leben eher ernst oder leicht nimmt? Sie hat schon ernsthafte Interessen. Sie liest Proust und Shaw und solche Sachen. Und trotzdem schwärmt sie wie ein Backfisch für Eliot Friends? Sie findet eben, er versteht die Probleme der modernen Jugend. Und was sind die Probleme der modernen Jugend, June? Mich dürfen Sie da nicht fragen. Wahrscheinlich die gleichen wie früher auch. Ja. Hat Betty Mr. Friends oft getroffen? Oh, das glaube ich kaum. Aber jetzt, wo Sie es erwähnen, fällt mir auf, dass sie sehr oft in Schreidenstein bei Gräfin Decker gewesen ist im letzten Trimester. So. Sagen Sie, June, wie hat denn Betty mit ihren Eltern gestanden? Hat sie viel nach Hause geschrieben? Kann ich Ihnen nicht sagen. Darüber weiß ich eigentlich wenig. Wie kommt es? Sie wohnen doch im selben Zimmer und Sie haben sich doch sicher sehr viel erzählt. Betty muss doch von ihren Eltern gesprochen haben. Ach, das sind so Dinge, über die man eigentlich nicht reden sollte. Meinem Gefühl nach stimmt da etwas nicht bei ihr zu Hause. Dass sie sich mit ihrer Stiefmutter nicht besonders gut vertragen hat, weiß ich. Und auch mit ihrem Vater. Ja? Naja, und der Vater ist natürlich sehr beschäftigt. Ich glaube nicht, dass er viel Zeit hatte für Betty. Ich meine damit... Ich verstehe schon, was Sie meinen, schon. Im Augenblick jedenfalls ist er sehr beunruhigt. So viel weiß ich. Über Betty? Ja. Wie ist er eigentlich, Mrs. Temple? Dr. Conrad? Hm? Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Darf ich diese Postkarte mitnehmen? Ja, bitte. Und wenn Betty dann wieder kommt, dann richten Sie es ihr eben aus wegen des Mantels, ne? Natürlich, Mrs. Temple. Also, auf Wiedersehen, June. Und gute Besserung für Ihr Kopfweh. Vielen Dank. Jetzt ist es schon beinahe wieder gut. Auf Wiedersehen. Wollen wir hier oder in der Halle Kaffee trinken, Steve? Och, ich finde, hier sitzt es ganz bequem, nicht? Tja, wirklich, ein nettes Hotel. Ich wollte, wir wären hier auf Ferien. Sag mal, hast du irgendwas aus Mrs. Weldon herausgebracht? Och nein, nichts von Bedeutung. Sie ist immer noch sehr bedacht darauf, dass die Sache nicht in die Zeitung kommt. Aber ich habe ihr gesagt, dass es früher oder später doch durchsickern wird. Ja, natürlich. Ullersberg oder Garbisch kommt. Ich habe Verschiedenes mit ihm zu besprechen. Glaubst du, dass er irgendetwas über Brenners weiß? Brenners? Er hat das Modeatelier. Ach so, ja doch, durchaus möglich. Diese beiden Postkarten, die eine, die wir in Datchet gefunden haben und die an Betty Conrad, die sind doch bestimmt kein Zufall, Paul. Nein, nein, bestimmt nicht. Sag mal, hast du nicht gesagt, John Jackson wusste, dass Betty einen Mantel bei Brenners bestellt hatte? Nein, nein, nein. Von einem Mantel hat sie nichts gewusst, genau genommen. Sie hat nur gesagt, sie wüsste, dass Betty bei Brenners arbeiten lässt und dass Gräfin Decker sie dorthin empfohlen hätte. Ach so. Weißt du was, Paul? Ich glaube, es war dumm von uns, nach Bayern zu kommen. Also das ist doch die Höhe. Sag mir, wer wollte denn nach Bayern fahren? Lass mich doch ausreden, mein Schatz. Ich wollte nur sagen, dass es dumm von uns war, hierher zu kommen, ohne vorher mit Dr. Conrad zu sprechen. Warum? Naja, June hatte den Eindruck, es stimme etwas nicht ganz bei den Conrads. Sie wusste nichts Genaues, aber... Na, Sir Graham hat doch Dr. Conrad gesprochen, mehr als einmal. Ja, ja, das weiß ich, aber falls Betty unglücklich war zu Hause, dann... Moment mal, hat Betty zu June gesagt, dass sie zu Hause unglücklich ist? Nein, das nicht gerade, aber sie hat... Ja, dann wollen wir die Dinge doch nicht noch komplizierter machen. Das ist doch vollkommen klar, dass... Sie, Sir? Ja, Herr Ullersberg möchte Sie sprechen. Ah, so. Er lässt ausrichten, er wartet in der Halle, bis Sie mit dem Essen fertig sind. Schön, schön. Und dann trinken wir unser Kaffee in der Halle. Dreimal Kaffee, Herr Ulle, ja? In die Halle. Guten Abend, Ullersberg. Ah, guten Abend, Mrs. Temple. Wie geht's Ihnen? Ich habe Kaffee bestellt. Oder wollen Sie lieber einen Cognac trinken? Nein, danke, ich bin sehr einverstanden mit Kaffee. Wir haben uns schon gewundert, dass wir so lange nichts von Ihnen gehört haben, Herr Ullersberg. Ja, wissen Sie, gnädige Frau, ich hatte sehr viel zu tun seit meiner Rückkehr. Und ich bin ein bisschen in Rückstand geraten mit meiner Arbeit, während ich in England war. Gibt's was Neues im Fall Conrad? Meinerseits nicht, Mr. Temple. Ich wollte schon Sie fragen. Ja, auch nichts von Wichtigkeit. Leider, wir waren natürlich im Pensionat, haben da eine Anzahl Leute gesprochen. Aber die ganze Sache ist noch immer völlig undurchsichtig. Mhm. Ich halte es übrigens für eine gute Idee, wenn wir mal zu der Bar rüberfahren würden, von der Sie uns erzählt haben. Wo Sie diese Cocktailstäbchen gefunden haben. Ja, das wäre vielleicht sogar eine ausgezeichnete Idee, Mr. Temple. Sie wissen ja, die Bar ist in Oberammergau, im Hotel Römer. Ja, ja. Das ist kurz vor der Ortschaft, wenn Sie von Garmisch kommen. Sie können es gar nicht verfehlen. Haben Sie je von einem Modegeschäft Brenner in Garmisch gehört, Herr Ullersberg? Brenner? Ja. Ja, natürlich. Das ist eine altbekannte Firma mit Läden in verschiedenen Städten in Bayern. Aber warum fragen Sie? Och, meine Frau hat diese Postkarte hier. in Betty Connards Zimmer gefunden und erwies. Nein, ich habe sie nicht gefunden, Liebling. June Jackson hat sie mir gegeben. Darf ich sie mal sehen? Bitte. Ein blauer Mantel, Freitag, den 18. Erinnern Sie sich an die Postkarte, die wir drüben gefunden haben, in Datchet? Natürlich erinnere ich mich. Ich habe auch gerade dran gedacht. Die bezog sich doch auch auf einen blauen Mantel und Freitag, den 18. Merkwürdiger Zufall ist das. Ist das ein Zufall, Ullersberg? Tja, man kann es nicht genau sagen, aber die erste Karte trug doch weder Namen noch Adresse des Absenders, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das stimmt. Und gerichtet war sie an Mrs. Conrad und nicht an Betty. Mhm. Stimmt auch, ja. Tja, merkwürdig. Ich habe übrigens Mrs. Conrad in London gesprochen. Das ist eine eigenartige Frau, finde ich. Ach, wieso? Tja, das kann man nicht ganz leicht erklären. Sie ist, wie soll ich denn sagen, sie ist kalt und unnahbar, erscheint sie mir. Die ganze Sache schien sie gar nicht übermäßig zu beunruhigen. Sie ist doch gar nicht die richtige Mutter von Betty, nicht wahr? Die Stiefmutter doch. Ja, sicher, aber trotzdem, ich meine. Aber sagen Sie mir doch, was halten Sie denn eigentlich von Mrs. Weldon? Sehr nett. Sehr nett, sehr intelligent. Ein bisschen streng, vielleicht, wenn es drauf ankommt. Ja, streng kann sie sicher sein, das glaube ich. Aber ja. Die Mädchen mögen sie. Ich muss gestehen, Mr. Temple, ich weiß allmählich nicht mehr, ob es mir gelingen wird, den Fall noch viel länger aus den Zeitungen herauszuhalten. Meine Vorgesetzten werden bald einige unangenehme Fragen an mich zu stellen haben. Ja, das sehe ich auch kommen. Es ist natürlich klar, dass Mrs. Weldon um den Ruf ihrer Schule besorgt ist, aber darauf allein können wir keine Rücksicht nehmen. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Vielleicht hätte ich es gleich an die Presse geben sollen. Tja. Wer weiß, vielleicht hilft es uns sogar, wenn die Sache bekannt wird. Tja, das wäre möglich. Bim bam. Du bist ja wach, Liebling. Kannst du nicht einschlafen? Nein. Ich weiß nicht, und dabei ist es schon 2 Uhr. Das Bett ist wunderbar. Geht dir Betty Conrad im Kopf um? Ach, weißt du, Paul, ich werde aus diesem Ullersberg nicht recht klug. Wieso hält er die Sache aus den Zeitungen heraus? Ach Gott, vermutlich, weil Mrs. Weldon sich sofort mit irgendwelchen höheren Stellen in Verbindung gesetzt hat, nicht um Diskretion gebeten hat. Für Ullersberg keine sehr angenehme Lage. Sicher hat man gedacht, er wird sehr leicht eine junge Engländerin in Bayern finden. Wahrscheinlich ist er deshalb auf Mrs. Weldons Wunsch eingegangen, die Sache nicht zu veröffentlichen. Du übrigens, würdest du für mich morgen was erledigen? Heute meinst du wohl. Schön, heute. Ich hätte gern, dass du zu diesem Modegeschäft gehst, zu Brenner. Ach, mit Begeisterung, Mr. Temple. Und was mache ich dort? Ein Kleid kaufen? Nein, nichts wird gekauft. Nein, diesmal wird nichts gekauft. Du, im Ernst, Liebchen, ich möchte, dass du Folgendes tust. Ich möchte, dass du im ganzen Laden die Geschichte von Betty Conrad rum erzählst. Du sollst so den Eindruck machen, als wenn wir beide ein bisschen dämlich sind. Can I show you something, madam? Oh ja, natürlich. Woher wissen Sie? Ich habe ein paar Jahre in Bond Street gearbeitet. Aha, ja. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Tatsächlich, in Bond Street, wie merkwürdig. Wie klein die Welt ist, nicht wahr? Ja, gewiss, Madam. Seit wann sind Sie schon hier in Garmisch bei Brenner? Ich war 3 Jahre in München im Hauptgeschäft. So. Hier bin ich seit dem letzten Jahr. Kann ich Ihnen etwas zeigen? Ah ja, diese gestickten Blusen da, die sind ja einfach hinreißend. Nicht wahr, ja. Aber irrsinnig teuer wahrscheinlich. Noch gar nicht so schlimm, Madam. Nicht ganz... Augenblick bitte. Nicht ganz 12 Pfund. Oh, wirklich kaum 12 Pfund? Das ist eigentlich gar nicht viel. Nicht wahr, das geht. Himmlische Farben. Welche, glauben Sie, steht mir am besten? Darf ich Sie vielleicht beraten, gnädige Frau? Oh, ja, natürlich. Ja. Schon gut, gerne. Ja, danke, Frau Klein. Also meiner Ansicht nach wäre die Graue hier ja entzückend zu Ihrem Rock, gnädige Frau. Ach ja, die ist reizend, nicht wahr? Wissen Sie, ich glaube, Sie haben ganz recht. Möchten Sie sie mal probieren? Oh, ich glaube, das ist unnötig. Oder finden Sie? Sie passt Ihnen bestimmt, gnädige Frau. Ja, himmlische Farbe. Soll ich sie Ihnen zuschicken lassen oder möchten Sie sie gleich mitnehmen? Ach, ich weiß eigentlich noch nicht recht. Vielleicht wäre... Ach ja, ich nehme sie. Ach nein, halt doch nicht. Ach ja, ich nehme sie doch. Ja? Danke sehr, gnädige Frau. Oder nein, lassen Sie sie ins Hotel schicken. Wir sind im Loisach-Hotel. Loisach-Hotel, gern. Und der Name? Mrs. Temple. Oh, Mrs. Paul Temple? Ja, richtig, ja. Sind Sie auf Ferien in Garmisch, Mrs. Temple? Ah, nein, eigentlich nicht. Mein Mann stellt Nachforschungen nach diesem jungen Mädchen an, dieser Engländerin, die aus Unterwies verschwunden ist. Ist da ein Mädchen verschwunden? Ja, wissen Sie das denn nicht? Ich habe gedacht, das war jetzt ganz garmisch. Ach, du liebe Zeit. Paul, das ist mein Mann, der hat schon Dutzende von Leuten darüber ausgefragt. Er redet doch ununterbrochen, seitdem wir hier sind, davon. Übrigens, da fällt mir ein, jemand hat erwähnt, diese Betty Conrad, das verschwundene Mädchen, sei eine Kundin von Ihnen gewesen. Betty Conrad? Ja, ja, ich glaube, sie hat einen Mantel bei Ihnen bestellt, einen blauen Mantel. Betty Conrad? Ich erinnere mich überhaupt nicht an den Namen Mrs. Temple. Ja, ihr Vater ist Arzt oder Psychiater oder Chiropraktiker oder irgend so etwas. Hier in Garmisch? Oh nein, nein. Wo denken Sie hin? Ich habe Ihnen doch gesagt, sie ist Engländerin. Er praktiziert in London, in Harley Street. So, ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Ja. Aber wenn es Sie interessiert, ich werde mal in meinem Auftragsbuch nachschauen. Ja, ja. Ja, also irgendwo muss das Mädchen hier stecken. Sie kann nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein, nicht? Haben Sie etwas gefunden? Sie haben ganz recht, Mrs. Temple. Wir haben eine Kundin namens Betty Conrad. Ach, und hat sie einen Mantel bei Ihnen bestellt? Ja, das stimmt. Ganz richtig, einen blauen Mantel. Er ist auch fertig. Ja. Das heißt, er wird am Freitag fertig. Wir haben Miss Conrad schon davon benachrichtigt. Durch wen ist sie eigentlich hierher gekommen, wissen Sie das? Na, das müsste eigentlich auch hier stehen. Augenblick. Gräfin Decker hat sie an uns empfohlen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch an sie. Sehr jung, sehr hübsch. Engländerin. Nicht wahr, ja. Betty Conrad, ja, aber natürlich. Und Sie sagen, dieses junge Mädchen ist verschwunden, Mrs. Temple? Ja, ja, völlig verschwunden, völlig verschwunden. Darum ist mein Mann ja hier in Garmisch, er hilft der Polizei. Inoffiziell natürlich, ja. Ein Herr Ullersberg hat sich an Scotland Yard gewandt und es ist beschlossen worden. Ach, du meine Güte. Das hätte ich Ihnen vielleicht gar nicht sagen dürfen. Oh, das schadet nichts, Mrs. Temple. Ich habe Ihre Bluse eingepackt, Madam. Mrs. Temple möchte die Bluse ins Loisach Hotel geschickt haben. Ach nein, wenn sie schon verpackt ist, dann kann ich sie auch gleich mitnehmen. Es ist ja nicht schwer. Also dann, vielen Dank. Wir haben zu danken, Madam. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Verzeihung, die Bluse kostet 150 Mark, gnädige Frau. Oder soll ich die Rechnung schicken? Ach, ja, natürlich. Na, also sowas dumm. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Also, ich muss doch hier irgendwo... Reiseschicks muss ich doch haben. Darf ich Ihnen das Päckchen vielleicht zu lange halten, Mrs. Temple? Steve, hallo, Steve. Ah, da bist du ja, Pa. So, Moment, ich möchte meine Einkäufe da hinten in den Wagen legen. Einkäufe? Okay. Ja, also du, ich habe meine Rolle als Dussel höchst überzeugend gespielt. Und im Verlauf der Dinge habe ich mir eine sehr nette Bluse erstanden. Na, also die Bluse werde ich mit Fassung tragen. Wie war's denn? Mit wem hast du gesprochen? Ja, zuerst, da hatte ich eine junge Verkäuferin namens Gerda. Die hat in Bond Street gearbeitet und die sprach ganz gut Englisch. Aha. Und dann kam die Geschäftsführerin oder die erste Verkäuferin, ich weiß nicht, eine Frau Klein. Eine Deutsche? Ja, aber sie sprach Englisch beinahe ohne jeden Akzent. Und wie hat sie reagiert auf deine Enthüllungen? Ohne eine Miene zu verziehen, aber ich glaube, sie hat mir was vorgespielt. Meinst du, sie hat Betty Conrad gekannt? Ah, ich weiß nicht. Zuerst hat sie behauptet, sie wüsste nichts von ihr. Und dann hat sie ein großes Theater aufgeführt mit dem Auftragsbuch. Und schließlich hat sie zugegeben, dass sie sich an das Mädchen erinnert und dass sie von Gräfin Decker hinempfohlen war und dass sie sie am Freitag erwartet. Na ja, das ist ja in Ordnung. Das scheint ja zu stimmen, soweit man es beurteilen kann. Ah, schon, aber... Und sehr angetan bist du anscheinend nicht? Von dieser Frau Klein? Nein, nicht besonders. Glaubst du, dass sie irgendwas gemerkt hat? Einen Verdacht geschöpft? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich bin ja keine Schauspielerin. Naja, so wichtig ist es ja. Ja, doch, das wäre schon gut, wenn sie mich nicht durchschaut hätte. Unterschätzt sie uns jetzt und das ist immer günstig. Siehst du. Na, wir werden schon sehen. Wohin fährst du eigentlich, Paul? Das ist doch gar nicht die Straße nach Oberammergau. Ach so, ich habe ja ganz vergessen, dir zu sagen. Elliot Franz hat angerufen. Der Richtige? Kurz nachdem du weg warst, ja. Ja, ja, diesmal ohne Zweifel der Richtige. Und was will er? Er will mit mir sprechen. Und da fahren wir jetzt hin, nach Schreidenstein, zu Gräfin Decker. Wie war er? Oh, gewandt, aufmerksam. Anscheinend wirklich besorgt um Betty Conrad. So genau, wie ich es erwartet hatte. So. Die Straße ist aber verheerend, was? Ja, das kann man wohl sagen. Erstaunlich schlecht für Bayern. Noch dazu so schmal. Na, der hat's aber eilig. So ein Angeber. Ein Riesensportwagen. Ja, ich seh's im Spiegel. Toller Wagen, der läuft glatt seine 200. Das deutsche Wirtschaftswunder. Ist denn der Kerl verrückt? Ich kann doch nicht weiter rechts fahren. Aber der will vorbei, Paul. Ich kann doch nicht. Um Himmels Willen. Was ist denn? Ja, jetzt versucht er vorbeizufahren. Der blöde Hund ausgerechnet hier vor der Eisenbahnbrücke. Fahr rechts ran, Paul. Es geht doch nicht. Da kann ich doch... Verdammt nochmal, was macht er denn jetzt? Der Pfeiler! Paul! Du!